Blauer super billig ab 5 Cent telefonieren, Doppelfernsprecher, Reichenberger Straße, Ecke Skalitzer Straße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausstattung gehören zwei U-Bahn-Sheriffs mit bemaulkorbten schwarzen Schäferhunds, die neben dem U-Bahn-Eingang eine Zigarette rauchen. Wahrscheinlich müssen sie sich hier Marlboro-mäßig von dem harten Arbeitstag unter Tage erholen. Ansonsten hier außer einem Lidl-Prospekt und dem Graffiti ihr Ignoranten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.